Hallo und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe 4 Ecken 2 Elfer. Das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, sondern eigentlich hätte die Einleitung besser heißen müssen. Herzlich willkommen zur 4 Ecken 2 Elfer Ausgabe nach dem Titelgewinn der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der vierte Stern ist endlich auf der Brust. Man konnte, wie ich es heute schon in den 4 Ecken 2 Elfer News verlautbaren lassen habe, so heißt es richtig, das Trikot mit den 4 Sternen schon kaufen und mit diesem World Championship Badge auf der Brust. Aber es ist schon ausverkauft. Ende des Monats gibt es wieder welche auf Vorrat. Aber lass uns nicht über irgendwelche Trikots reden, Pocho. Wir beide haben heute die Oldschool-Besetzung nochmal aufgefahren. Ja, aber richtig Oldschool. Man merkt es auch richtig. Ne? Noch ja. Schreibmaschinen am Set und alles. Ja, das stimmt. Obwohl, wenn Leute mir auf Twitter folgen und mein letztes Bild, welches ich da publiziert habe, gesehen habe, das ist eine Kommandozentrale, die man fast bei der NSA nicht besser hätte. Da muss man auch nochmal Danke sagen an die 14.322 Euro, die durch Fretter zustande gekommen sind, dass sowas überhaupt möglich ist. Durch Fretter? Ach übrigens, das muss ich wirklich nochmal sagen, vielen Dank an die PayPal-Spenden. Der Aufruf hat wirklich gezündet beim MMA-Radio, denn wir müssen ja jetzt, oder eigentlich ist es nur verdient, dass wir für Auphonic jetzt was zahlen. Und da haben die ersten Leute schon via PayPal uns die ersten Euronen zukommen lassen. Wie gesagt, das geht nicht irgendwie in unsere Tasche oder das... davon gehen wir nicht schön einen saufen, sondern das geht einfach in unseren dicken, fetten Auphonic-Account, mit dem wir 4x12er MMA Radio und das Leitmedium, welches bald auch wieder mit einer neuen Ausgabe bestückt wird, versorgen. Also, wenn ihr Bock habt und ein Herz für arme Podcaster, dann könnt ihr das mit unserem PayPal-Button machen. Auf 4x12er.de und mmaradio.de findet ihr den richtigen Link auf der Startseite direkt. Und ja, wenn wirklich Leute bereit sind, Geld dafür auszugeben, wie sie es jetzt gemacht haben, dann muss man da auch erstmal Danke für sagen. Und dann richten wir uns erst an den großartigen Sieg, an die unfassbaren letzten, ich würde sagen, ja, so 38, 39 Minuten, wo ich einfach mein Umfeld einfach nur noch genervt habe mit Geräuschen, wie zum Beispiel, nein, das wird nichts. Und so welche Dinger kamen halt am Fließband bei mir. Und Pocho, bevor wir den ganzen Gossip-Blätterwald durchgehen von macht Yogi weiter, wer war der beste Spieler und hat Lionel Messi wirklich den goldenen Schuh verdient, waren die letzten Minuten auch so unglaublich spannend bei dir. Wir haben gerade nochmal auf Bild.de, da gab es einen schönen Audio-Schnipsel von Antenne Bayern, die das Spiel live kommentiert haben und dann auch natürlich das Tor mitverfolgt haben von Mario Götze. Wir haben es uns nochmal angehört. Es war einfach Ekstase pur. War es bei dir dasselbe? Gänsehautexplosion nennt man es jetzt, ne? Ne? So nennt man es ja jetzt offiziell auch mit Hashtag, auch in der Aussprache dann. Nein, man kann es nicht anders nennen. Von Anfang an im Spiel war es so, dass ich unglaublich angespannt war, weil mir von Anfang an klar war, und das ist bei mir oft nicht bei solchen Spielen in der Form, wie wichtig dieses Spiel ist, welche unglaubliche Aussagekraft das hat. Denn man muss ja sagen, wie es ist, es geht ja nicht höher. Es ist der Klimax. Mehr geht nicht als Fußballer. Mehr als Weltmeister werden kannst du nicht. In welcher Form auch immer, ein Champions-League-Sieg ist bestimmt auch super viel wert, aber sicher nicht das, was dieser goldene und sehr hübsche Pokal, wie ich jetzt mal wieder sagen muss, wert ist. Allerdings muss ich sagen, dass die letzten Minuten und besonders in der Verlängerung, die konnte ich dann auch wirklich nur noch stehend verfolgen, weil mein Herz wirklich so unglaublich stark geschlagen hat, wie ich es eigentlich nur vor, ja, weiß nicht, Prüfungssituationen oder ähnlichem kenne, wo man dann nochmal so richtig Adrenalin gepumpt kriegt. Und es war dann auch so, als der Abpfiff kam, hatte ich so das Gefühl, dass ich mich einfach mal hinknien müsste. Und das habe ich dann auch getan. Also bei mir hat sich das so geäußert, wie es sich verbal geäußert hat, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ich bin dann von der Couch auf die Knie so geglitten und ich konnte es nicht fassen. Das letzte Mal, dass ich genau dieselbe Fötusstellung inne hatte, hätte ich fast gesagt, dieselbe demütige Stellung, war beim Elfmeterschießen Bayern gegen Chelsea. Da hatte ich dieselbe demütige Stellung, weil ich einfach nur mir gedacht habe, dass nach diesem unfassbar dominanten Spiel der Bayern kannst du jetzt im Elfmeterschießen nur noch verlieren. Und ich habe mir auch gedacht, ey, ich hatte zwar ein besseres Gefühl, würde es in ein Elfmeterschießen gehen, als bei Bayern gegen Chelsea, weil wir einfach einen unfassbar geilen Torwart hatten, aber auch gute Elfmeterschützen, wie es bei den Argentinien aussieht, das wusste ich nicht, die haben auch starke Offensivspieler, die immer mal so ein Ding reinmachen können und glaube ich auch durch ihre großartigen Vereine, bei denen sie spielen, auch echt gestählt sind. Lavezzi bei PSG, Messi bei Barca und. Obwohl Lavezzi wurde ja ausgewechselt. Richtig, zum Ende hin aber eher. Ja, zum Ende bis hin. Bis dahin hat er wirklich ein Spiel gemacht, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist von den Argentiniern. Und das ist das, was halt auch den Unterschied dann ausmacht, dass Messi halt mir nicht so sehr in Erinnerung geblieben ist wie Lavezzi, der natürlich auch ziemlich badass aussieht, muss man mal sagen, wie es ist. Also, klasse Typ, so rein optisch. Ja, also die komplette Offensive, die habe ich ja eigentlich immer abgefeiert. Was eigentlich dagegen spricht, war das komplette Turnier, dass sie ja immer nur mit einem Tor Vorsprung oder Unterschied gewonnen haben. Und das spricht ja eigentlich gegen eine unfassbar geile Offensive. Aber ey, dieses Finale war so unfassbar spannend. Und wir können jetzt gerne noch mal ein paar rauspicken aus dieser unglaublich geilen Mannschaft. Zum einen müssen wir, alle sprechen immer von Mats Hummels, die Bild und Sportbild haben ein Porträt noch mal speziell über Jerome Boateng jetzt verfasst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, was der Junge da abgefeiert hat, der hatte ein Timing, welches ich in dieser Perfektion lange bei einem Innenverteidiger nicht erlebt habe. Mats Hummels, der wirkte so ab der 75., 80. Minute extremst platt. Da habe ich mir gedacht, ob der den entscheidenden Zweikampf dann nochmal gehen kann, ist ein bisschen fraglich. Aber ey, Pocho, was fandest du, hattest du schon mal ein besseres Gefühl bei einem Innenverteidiger-Duo als bei Boateng und Hummels? Das war ja wohl perfekt, was die beiden gespielt haben. Das ganze Turnier war es wirklich perfekt. Aber gestern Entschuldigung, war es einfach auch so, dass Boateng für mich was gemacht hat, was schwer zu beschreiben ist. Ich habe da auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie ich das am besten beschreiben sollte. Und mir ist dann eins aufgefallen. Wenn ich Interviews mit Boateng sehe, und jetzt denkt nicht, worauf ich hinaus will, ich will nämlich auf was ganz anderes hinaus. Wenn ich Interviews mit Boateng sehe, dann ist es oft so, dass er sehr, er wirkt manchmal im ersten Moment ein bisschen desinteressiert, vielleicht auch dann auch in dem Moment überheblich cool und so weiter. Aber genau das hat ihn gestern im Zweikampfverhalten genau so ausgemacht. Mhm. Einen so abgeklärten Innenverteidiger, wo du bei keinem, und ich meine damit im ganzen Spiel, bei keinem Ballkontakt die Angst hattest, dass da irgendwas passieren kann, kann man dann einfach nur so sagen, well done, und besser kann man diesen Job, den er hat, das ist sein Job, jetzt hat er alles erreicht. Also unfassbar gute Leistung, Jerome Boateng, diese berühmte Eins mit Sternchen dabei. Ja, die berühmte Eins mit Sternchen, und was ja auch teilweise Higuaín und anderen Offensivspielern von Argentinien für Meter abgenommen hat. Der Typ ist so schnell, das ist einfach nur der Wahnsinn. Ist ja auch bei den Bayern, man würde denken, Ribéry ist der Schnellste, oder wenn Robben ist der Schnellste, nee, auf im Antritt. Definitiv, da sind sie schneller als Boateng, aber irgendwie auf 100 Meter oder so ist Boateng der schnellste Bayern-Spieler. Und das heißt ja auch was, also da sind ja nun nicht unbedingt ein paar Gurken da mit von der Partie bei den Bayern, aber ich fand's großartig. Die Innenverteidigung ist Wahnsinn gewesen. Philipp Lahm auf der rechten Seite, da muss man fast schon despektierlich sagen, Maschine, eine Bank. Ey, da mache ich mir gar keine Sorgen, wenn der hinten rechts spielt, da ist er einfach der Beste auf diesem Planeten. Und dann Pocho, ich weiß nicht, ob du noch was zu Philipp Lahm dazu beitragen möchtest, weil man kann ja viel nicht mehr dazu sagen, dann nochmal, ja. Einfach eine Bank. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, wo ich in den ersten Partien mir gedacht habe, naja, weiß ich nicht, ob das was wird. Benny Hövedes auf der linken Seite jede Minute gespielt. Also jede Minute gespielt. In der Offensive mit Sicherheit nie der große Pluspunkt gewesen, aber das konnte man erstens nicht erwarten von ihm. Das konnte man zweitens, das war auch mit Sicherheit gar nicht seine Mission, sondern es war in Anbetracht der fehlenden Alternativen, einfach seine Aufgabe, hinten links dicht zu machen und dann auch mal irgendwie einen schnellen Konter einzuleiten über die linke Seite. Ist ihm nicht immer geglückt, aber ey, Hut ab, und da muss ich mich definitiv nochmal verneigen vor Benedikt Hövedes. Ein unglaublich geiles Spiel, Turnier von ihm, von A bis Z hat jede Minute gespielt, du hast es gerade schon gesagt, und nicht ohne Grund ist Manchester City mehr als interessiert gerade an Benny Hövedes. Also Ey, großartig der Spiele. Da muss ich mir jetzt auch jeden Gag oder jede despektierliche Äußerung wegen seiner Frise verkneifen, weil der Typ es einfach nicht verdient hat. Der Typ ist einfach einer der Gewinner der WM. Wer hätte vorher gedacht, dass Benny Hövedes jedes Spiel macht bis zum Finale? Erstens das und zweitens natürlich auch mit dieser guten Offensivaktion in der ersten Halbzeit, wo er das Ding richtig gegen den Pfosten nagelt. Ja, schade. Mit dem Kopfball. Denn das ist ja klar, es war nicht der, das Abseits entstand nicht durch den Kopfball, sondern in dem Moment, als der Ball vom Pfosten wegsprang. Also wenn er das Ding reingemacht hätte, hätte das Tor auch gezählt. Ja, absolut, absolut. Das war natürlich extrem bitter, dass das Ding nicht reingegangen ist, aber ey, naja, dann muss man. Ja, es ist nach so einem Spiel und nach so einem Erfolg, und das ist auch das unglaublich Tolle, was man als Deutscher in den letzten Jahren halt nicht mehr hatte. Man kann über jedes Negative überall drüber streichen, naja, aber wir sind halt Weltmeister. Ja, jetzt. Wir sind fucking Weltmeister. Man kann es, ich habe es heute in den News, bei denen ich übrigens nur ein Thema hatte. Ich habe ja sonst immer so ein paar Geschichten, meinetwegen Manchester United, da als die diesen fetten Adidas-Deal in Land gezogen haben und bla bla bla, ein paar Transfergerüchte und so. Aber in dieser heutigen 4x12-Ausgabe, da war ich so freudentrunken. Und ich fand dieses Thema so spannend, und zwar hat Spox, die machen ja an jedem Spieltag der Bundesliga meinetwegen immer so eine Top 11, die ich ja immer bei uns bei Facebook poste. Und dieses Mal haben sie anhand ihrer vergebenen Noten eine Top 11 der WM-Teilnehmer gepostet. Und die fand ich so perfekt, die war so unfassbar gut, ich hatte zu keinem anderen Spieler oder zu keinem was hinzuzufügen. Alle 11 Spieler waren absolut perfekt gewählt von Spox. Und da habe ich echt zu jedem Spieler irgendwie noch ein Transfergerücht eingeflochten oder so. Also ich hatte heute, wenn ihr auf Themenvielfalt bei den 4x12 News steht, dann heute nicht einschalten. Aber wenn ihr Bock habt, die Spox Top 11 der WM 2014 mal außerordentlich ausführlich aufgedröselt dargeboten zu bekommen, dann müsst ihr definitiv dieses Mal einschalten. Aber lass uns mal zu unserer Doppelsechs kommen, oder? Die ja ein bisschen schockierend zu Beginn war. Aber du als Gladbacher, obwohl ich sehe ihn, ich bin da ja so ein bisschen, wie nennt man das? Analytisch oder so? Ich weiß es nicht. Nee, du bist einfach unromantisch. Unromantisch, das kann man auch sagen. Für mich ist es kein Gladbacher, für mich ist es... Ja, für mich ist es ein Leverkusener, der Kramer. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Kramer und Aber er ist doch im Moment in einer Anstellung bei Borussia Mönchengladbach und ist auch erst in dieser Saison so gut geworden, in die er bei Borussia Mönchengladbach verbracht hat. Also welches fucking Argument willst du denn dagegen geben? Nee, kann ich nichts gegen geben, du hast auch völlig recht, aber für mich ist das ein Leverkusen-Talent und der wird dann, weiß ich nicht, wann, nächste Saison? Oder also die kommende Saison verbringt er eigentlich noch bei Borussia, ja, das genau, wurde ja jetzt... dann bei Leverkusen. Das hat ja Völler auch schon gesagt, dass er zurückkommen soll. Ja, aber auch Kramer hat gesagt, er müsse nicht unbedingt zurück. Also von daher, da ist die letzte Messe noch nicht gelesen. Er hat da 2 Jahre Ausleihvertrag. Ja, aber danach kann man ja auch über neue Verträge verhandeln. So, ist ja nicht so, dass Spieler auch schon mal weggekauft worden von dem Verein. Ne? Ja, okay. Bin ich gespannt, ob Gladbach einen Spieler von Leverkusen, die einen oder Çalhanoğlu für 15 Millionen geholt haben, den wegkaufen können. Aber da möchte ich mich mit dir auch nicht streiten. Für mich ist es ein Leverkusen-Talent und du als Gladbacher, die ja Kramer zu dem gemacht haben, was er heute ist, zu schön. Einem... Da hast du aber schön den Kreis zugemacht, wirklich. Zu einem Fußball-WM-Finalteilnehmer und der bis zu seinem Ausscheiden, zu seinem ausgekugelten Kiefer oder ausgerenkten Kiefer und zu seiner Gehirnerschütterung ein phänomenales Spiel gemacht haben. Meine Freundin hat mich noch gefragt, wer das ist. Da habe ich gesagt, das ist ein Spieler von Gladbach, den ich persönlich auch nicht kenne, aber ist auch egal. In dieser Situation, WM-Finale, Startaufstellung oder Startaufgebot, da wirst du entweder 120%, wie es immer so schön heißt, bringen oder komplett versagen. Aber für mich war erstmal nur die erste Option Trumpf. Also ich war mir sicher, der wird sich komplett den Arsch aufreißen. Ob der konstruktiv das eine oder andere bringt, das konnte ich nicht einschätzen, weil ich den Spieler dazu überhaupt nicht kenne oder zu wenig kenne. Aber was der gespielt hat bis zu seiner Auswechslung, das war, muss man wirklich sagen, Hut ab, muss man da sagen. Hut ab. Er hat ja genau das gemacht, was er in Gladbach auch die ganze Saison gemacht hat. Er ist einfach eine Laufmaschine. Ja. Und das hat man auch gemerkt in diesen 30 Minuten, die er da, bevor sein sogenanntes Glaskind in Verbindung kam, wie Lukas Podolski es genannt hat. Aber man muss dazu auch wissen, er hat wohl im Training schon mal einen abgekriegt gehabt vorher und war da auch schon weggetreten. Okay. Und darum haben sie ihn wahrscheinlich auch sicherheitshalber ausgewechselt, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber er hat ja auch gut einen abbekommen da. Aber worauf ich hinaus wollte, war, er hat genauso gespielt, wie er in Gladbach die ganze Saison gespielt hat. Er hat es geschafft, durch seine Laufleistung sich sehr oft anzubieten in dieser Zeit, auch in diesem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft, man kann es nicht oft genug sagen, und darf sich so zu Recht als Weltmeister bezeichnen. Und das ist er auch. Genau wie auch die Spieler, die nicht zum Einsatz gekommen sind. Hat Niersbach auch gesagt. Er hat die fünf nochmal gesagt, die irgendwie nicht gespielt haben. Und ja, wenn die nicht immer Druck und Dampf machen im Training, dann bleibt da wahrscheinlich auch die Spannung nicht erhalten. Und es ist der Konkurrenzkampf. Es ist ja auch der reine Konkurrenzkampf, der so eine Mannschaft auch zu dem macht und einzelne Spieler zu dem macht, dass sie so eine Explosionsleistung bringen können. Und ja, da kommen wir sicher dann auch direkt auf die Explosionsleistung, die mich am meisten fasziniert hat an diesem Abend, ganz ja, ehrlich. Absolut. Dich hat Kramer am meisten fasziniert? Nein, auf den wir jetzt als nächstes kommen, auf der Doppel-6. Absolut, Bastian Schweinsteiger, unfassbar, mit leichtem Cut unterm Auge. Ich habe ihn eigentlich schon abgeschrieben. Er hat nicht nur bis zu dieser Geschichte oder nach dieser Geschichte ein großartiges Spiel gemacht, sondern auch davor. Aber als dann der Kommentator gesagt hat, dass Kevin Großkreuz sich schon warm gemacht hat oder schon zur Einwechslung bereitstand. Ich habe da nie irgendwie was gesehen während der Übertragung. Es hat immer nur der Kommentator gesagt. Da habe ich mir nur gedacht, ah, okay, der wird jetzt wahrscheinlich auch einfach damit marschieren. Und auf einmal aber steht Bastian Schweinsteiger wieder an der Auslinie und hat darauf gewartet. Und will rein. Er will rein. Er will den Ball direkt und das war super. Er wurde getackert oder sonst irgendwas von Doc Müller Wohlfahrt und dann stand er da und Rizzoli hat ihn wieder reingelassen und hat den Ball auch direkt gefordert. Ey, da habe ich mir nur gedacht, wie cool ist der Typ, denn wurde gerade komplett ausgenockt da und hat geblutet stark im Gesicht. Egal, wird kurz zugemörtelt, die Wunde, und weiter geht es. Ey, unfassbar, big props zu Bastian Schweinsteiger. Großartiges Spiel und er hat dann ja auch im Nachhinein gesagt, dass die Bank, die ja auch immer aufgestanden ist und das hat man aber sogar gesehen. Das hat man wirklich. Also ich habe jetzt beim zweiten Mal erst gesehen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt zweimal das Spiel komplett gesehen. Ja. Und ich würde es mir sogar heute Nacht, wenn es wiederkommt, noch ein drittes Mal angucken. Ja, also das hat man in der Live, das habe ich in der ersten, ich habe es ja nur einmal gesehen, Übertragung auch schon gesehen, dass vor allen Dingen Sami Khedira immer mal genau, der losgerannt ist. Ja. Das hat er aber auch bei Real Madrid im Finale oft gemacht, als er dann ausgewechselt wurde und es da auch spitz auf Knopf stand. Ist Sami Khedira einer der gewesen, die immer aufgesprungen sind und an Rande der Coaching-Zone gerannt sind und damit wild rum gestikuliert haben. Also das war schon phänomenal und Schweinsteiger hat ja auch gesagt, dass ihn das nochmal mehr mit nach vorne gepusht hat. Ey, großartig, Schweinsteiger. Einfach, ja, Anführer, wie er im Buche steht. Ein fußballerischer Anführer. Ein Typ halt, wo wir ja keiner von haben. Ne? Beckham hat gesagt, wir haben keine Typen. Ich finde die, die wir haben, in meinem Kosmos ganz, ganz okay, muss ich sagen. Richtig. Ich meine, man muss ja sagen, man ist Weltmeister und bis Sepp Blatter seine Drohung wahrmacht, eine Universummeisterschaft klarzumachen, bleiben wir dann auch mal das Größte im Moment. Ja, im Moment. Jahr. Es ist wirklich großartig. Und ja, dann kommen wir mal zum offensiven Mittelfeld mit Thomas Müller, mit Toni Kroos, der ja dann auf die Doppel-6 gezogen wurde, nachdem auch Kramer ausgenockt wurde. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat er ja in der Nationalmannschaft früher auch schon bekleidet und auch bei den Bayern neben Schweinsteiger ab und zu bekleidet. Also das kann er. Und finde ich auch die definitiv bessere Lösung, als dann da meinetwegen Kevin Großkreuz auf die Doppel-6 zu stellen. Der kann ja eigentlich alles spielen, der Großkreuz. Der kann ja von Rechtsverteidiger bis Rechtsflügelspieler bis Linksverteidiger bis Linksflügelspieler bis zur Doppel-6 kann der ja alles spielen. Unfassbar. Aber Toni Kroos war halt schon im Spiel drin oder im Turnier drin. Er hat schon viele Spiele gemacht und das fand ich ganz gut. Wer hat da noch im Mittelfeld gespielt? Mesut Özil hat wahrscheinlich sein bestes Spiel gemacht. Was nicht schwer war. Ja, das muss man auch sagen, definitiv. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht. Nee, ein gutes Spiel hat er auch nicht gemacht für mich. Aber ich würde sogar fast sagen, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ich fand's wirklich sehr gut, was er gespielt hat. Hat viele Bälle und Gegner auf sich gezogen. Das Fand ich persönlich schon sehr, sehr gut. Und ja, Schürrle, und wer hat da noch im Mittelfeld gespielt? Das war's, ne? Das war's dann, ja. Ja, Schürrle hat mir nicht so gut gefallen, bis natürlich zur Vorlage zum 1-0, das war überragend. Aber Schürrle fand ich mehr als enttäuschend in der Partie, aber ja, das ist Jammern auf hohem Niveau, wir sind Weltmeister, von daher scheißegal. Müller hat sich wieder aufgerieben, auch nicht eines seiner besten Spiele, aber ja, war ganz gut. Ist immer da so ein spielerischer Reizpunkt. Auch beim Gegner, der macht... Er ist ein Magnet. Ein Ballmagnet und ein Magnet für Gegenspieler. Und das ist wichtig. Und dann Miro Klose auf der 9 hat mir außerordentlich gut gefallen. Sein letztes Spiel, als er dann ausgewechselt wurde gegen Mario Götze oder für Mario Götze, das fand ich schon ein bisschen traurig, weil da war mir halt klar, es ist Schicht. Ja, weiß ja nicht. Er hat es ja noch offen gelassen. Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber ich sage ganz klar, es ist Schicht. Das fand ich schon ein bisschen traurig, so 36 Jahre WM-Rekordtorschütze, und für mich ist definitiv klar, dass Schicht für ihn ist. Also das fand ich schon ein bisschen traurig, auch als er dann da bei der Pokalübergabe saß und die Hände vors Gesicht geschlagen hat, so nach dem Motto, ich kann es gar nicht fassen. Jetzt wird 36, wirst du hier noch Weltmeister und Rekordtorschütze. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ich fand das sehr menschlich, sehr sympathisch und... Wie alles, ja, auch... Lass uns mal nach dem Spiel ein bisschen auf die Emotionen zu sprechen kommen. Ja, ja, sehr gerne. Man muss ja sagen, wie es ist. Ich habe es dann auch genau so geschrieben. Es war unfassbar toll zu sehen, wie die Deutschen es schaffen, Emotionen darzustellen und so darzustellen, dass sie wirklich so sind, wie sie waren, nämlich von Herzen gekommen sind. Und die ganzen Szenen, ob jetzt das Elfmeterschießen zum Schluss zwischen Podolski und seinem Sohn oder das Gespräch zwischen Schweinsteiger und Podolskis Sohn alleine im 16-Meter-Raum oder halt die Kloses, die sich zusammen fotografieren lassen, das waren ganz, ganz, ganz tolle Bilder. Und da muss man einfach dann auch mal sagen, dass genau das so einen großartigen Fußballabend dann noch ganz rund macht. Und wer das nicht zu schätzen und zu würdigen weiß, der sollte auch mal ganz schnell aufhören, diesen Sport zu verfolgen. Denn das ist das Ziel, sich auf diesem Top-Niveau dann auch mit allen zu freuen, die einem wichtig sind. Und das waren die Menschen, die da auf dem Feld standen zu der Zeit. Und das war echt. Und dann auch besonders die Umarmung zwischen Schweinsteiger und Löw. Das war wirklich 10 years in the making, kann man sagen. Ich fand auch Beckenbauers Aussagen ganz schön, als er in diesem Sky-Frühstücksstudio da angerufen hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Sendung hieß. Da hat er halt auch gesagt, man kann sich keine besseren Botschafter für Deutschland vorstellen als diese Nationalmannschaft. Mhm. Ey, großartig gespielt, fair gespielt, unglaublich sympathisch. Ich habe mir dann im Nachhinein nochmal gedacht, ein Glück, dass Kevin Großkreuz nicht wirklich präsent war in irgendwelchen Pressekonferenzen oder so, weil das der einzige ist, wo ich mir denke, ja, der ist eigentlich ganz schön kacke. Aber ansonsten, ey, von A bis Z, diese Mannschaft ist so sympathisch und so unfassbar geil. Da hat der Kaiser einfach recht gehabt, die besten Botschafter, die man sich einfach nur vorstellen kann für unser Land. Und ja, dann die Bilder mit Rihanna, die ich gerade auf dfb.de sehe, die finde ich einfach nur peinlich, einfach nur daneben, aber gut, scheißegal, so. Ja, also sagen wir es mal so, es ist natürlich unglaublich krass zu sehen, dass man einfach nur ein fucking Superstar sein muss, um überall dabei zu sein. Und das schafft sie. Ja? Die hat nichts mit Deutschland zu tun, ist dann auf der wohl größten Feier, der sportlichen Feier, die im Moment möglich ist, so wie es auch aussieht, im Ganzen, und das muss ich dann auch nochmal erwähnen, unglaublich faszinierend im Social-Media-Bereich zu dieser WM, ist das jetzt wirklich das meist diskutierte Thema. Und das sind natürlich alles Superlativen, die natürlich mit diesem Sahnehäubchen, dass es das Team ist, das aus unserem Land ist, das wir unterstützt haben, das ist dann ganz toll dabei. Und das ist auch das unglaublich Präsente bei dieser WM für mich, dass man sich so nah dabei fühlte wie noch nie. Ja, also persönlich, für mir ging das alles tierisch auf die Nüsse, dieses ganze Social Media, bla bla bla, und ich fand das ganz impressive, dass da wirklich 35 Millionen Leute exklusive Public Viewing da einen neuen Rekord aufgeschlagen hat oder aufgestellt hat, also das sind eigentlich echt noch viel mehr Leute in Deutschland gewesen, die das Spiel gesehen haben, über die Hälfte aller Deutschen haben die Geschichte dann wohl gesehen, wenn man das dann die Grauzahlen nochmal zusammenrechnet. Dieses ganze Social Media Ding finde ich ganz schön kacke, muss ich sagen, dass mir persönlich, ich gerade bei Sky und so, diese ganzen Memes und so, finde ich alles extremst peinlich und scheiße, gehört irgendwie nicht zu diesen, oder gehört da eigentlich meiner Meinung nach nicht so hin, aber ja, es schadet dem Sport als solches natürlich nicht, um weiter im Mainstream da vorweg zu latschen. Mir das Einzige, was mir so die letzten 4 Wochen während dieser WM tierisch auf die Nüsse ging, das waren alle Memes, war glaube ich nur 0,1%, wo ich mir dachte, ah, ist ja ganz witzig so. Aber das fand ich, diese Entwicklung dazu, dass jeder Horst und sein Nachbar jetzt mir irgendeine WhatsApp-Nachricht schickt mit irgendeinem scheiß Text oder irgendeinem unfassbar saudummen Bild, das hasse ich, dass diese Entwicklung finde ich extremst scheiße. Das geht so weit, dass ich in 2 Jahren in Frankreich zur Europameisterschaft, glaube ich, WhatsApp deinstalliere oder so. Also das geht gar nicht meiner Meinung nach, aber mein Gott, ich kann es ja auch einfach ausschalten und dann brauche ich mir die ganze Scheiße nicht mehr geben. Aber nichtsdestotrotz, großartige WM. Wenn wir nochmal kurz auf die WM zu sprechen kommen wollen, was waren so deine Top-Spieler, wenn du jetzt mal so in dich gehst, was sind so die Spieler, wo du dir denkst, Alter, phänomenal, da freue ich mich, was da noch von denen kommt. Ich glaube, allen voran James Rodriguez, ne, der absolut, ja auch bei Real absolut, jetzt im Gespräch ja. ist, ja. Auch als der Spieler, der einem irgendwie bei jedem Bild zu dieser WM irgendwie in den Sinn kommt, als unglaublich toller Torschütze mit diesem Fernschusstor, was ich total in Erinnerung habe, ja, was mir ja. total auf dem Schirm ist. Wird man in jedem Highlight-Reel wahrscheinlich nochmal sehen zu WM. Ganz genau. Aber auch mit seiner natürlich unglaublich ehrlichen Art, mit dieser Niederlage dann zum Schluss umzugehen und ja. dann zu sehen, dass das halt noch ein sehr junger Bursche ist, der auf einmal auf der Weltbühne ganz oben stand. Ganz klar für mich. Dann, wie ich eben schon angedeutet habe, ich war besonders auch im Finale von Lavezzi sehr überzeugt, der Kampf wirklich gelebt hat. Das war irgendwie so eine Person für mich in der WM. Dann natürlich die üblichen Verdächtigen, Messi und so weiter, neben den ganzen Deutschen. Also ich will jetzt nicht nochmal die Deutschen aufzählen, die ich toll fand, da könnte ich jeden Einzelnen nennen. Ja. Dann natürlich, was ich richtig toll fand, war die ganzen Teamgedanken dahinter zu sehen, dass auf einmal Team wirklich wieder was bedeutet. Das hat man bei vielen anderen Teams auch gesehen. Mhm. Und das war das, was mich am meisten fasziniert hat. Und die Trainer haben wieder mal endlich eine ganz große Rolle gespielt mit ihrem Wirken an der Seite, weil man auch die Möglichkeit hatte, halt bei dieser WM wieder ganz genau hinzugucken. Und da sind schon ein paar Sympathen bei rumgesprungen bei den ganzen Trainern. Das muss man sagen. Mexikos Trainer ganz oben zu nennen. Ja, Danny von King of Queens, der ist das ja. Ne? Ach, ist er das, ja? Ja, also ich fand auch gerade dieser Teamgedanke oder auch der Trainergedanke, der ist ja bei Brasilien völlig gescheitert. Ich meine, ey, eine Mannschaft mit so einer Defensive, einfach nur pure Weltklasse, die Offensive, wenn du die Neuner natürlich mal mit Joe und Fred weglässt, ist das auch einfach nur Premium Deluxe, um da jetzt mal ins Kitschige überzugehen. Aber es war wirklich ein Flickwerk, diese Mannschaft. Und als sie dann gegen Deutschland... Das wäre auch schön für eine deutsche Mannschaft mit Hansi Flick, ne? Ein Flickwerk. Das wäre es, ja. Das ist, dieser Spruch kommt genau aus derselben Kategorie wie das Spiel stand auf Messis Schneide. Ja, ja. Ja. Und wer hatte mehr Neymar-Qualitäten? Ja, das sind so Sachen, da möchte ich eigentlich dann eigentlich... Die dem hier gar kein Forum bieten irgendwie, ne? Was wir jetzt getan haben. ja, also Brasilien ist so das beste Beispiel dafür, ein Ensemble von unfassbar geilen Spielern, von unglaublich brillanten individuellen Stars, aber so eine richtige Mannschaft war es nie. Also es hat immer entweder eine Freistoßsituation wie die eine von David Luiz dazu geführt, dass man in Führung gegangen ist, oder oft Neymar, der mit seinen 4 Toren wichtige Führung immer erzielt hat. Also für mich muss ich aber immer noch sagen, dass Neymar einer der schillernden Persönlichkeiten ist, und ich glaube, auch wenn das wirklich hart ist, was ich jetzt sage, diese Rückenverletzung, die hat so diesen Nimbus, wenn man jetzt sich so ein Buch kauft, so in einem Jahr oder so, oder keine Ahnung, in 5 Jahren, und die WM 2014 sich nochmal so retrospektiv durchblättert und sieht dann, Neymar, ja stimmt, der hat ja auch eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Und dann gab's ja genau diese bittere Geschichte mit seiner Rückenverletzung. Das passt so noch ein bisschen dazu. Der Heilsbringer, der auch immer viele Tore geschossen hat und wichtig für die Mannschaft war, hat dann dieses Herbe dazu genommen, dass er sich mit dieser Rückenverletzung aus dem Turnier verabschiedet hat. Das fand ich so... ja, ich weiß nicht, wie so ein Drehbuch. So, ich fand's natürlich scheiße für ihn, aber ich fand's eigentlich ganz geil. So muss ich ganz ehrlich sagen. So, James Rodriguez, du hast es gerade schon erwähnt. Ein unfassbar geiler Spieler. Monaco hat sich gedacht, ja, der sitzt bei uns nur auf der Bank, aber er hat eine ganz geile WM gespielt. Ja, ihr dürft ihn für 85 Millionen gerne kaufen. Und da hatte ich es heute in den News. Real Madrid, da muss ich aber wirklich mich nochmal selbst zitieren. Das ist eigentlich wirklich lächerlich. Die bieten nur 70 bis 75 Millionen Euro. Das ist doch lächerlich, oder? Das ist fast schon frech. Für James meinst du? Für James. Ja, das ist halt jetzt das erste Geplänker. Wir haben ja noch viel Zeit, bis es losgeht. Ja. Und es wirkt ja auch so, als ob die nächste Bundesliga-Saison eigentlich noch so weit weg ist, dass man bis dahin sich ein Vollbart wachsen lassen könnte. Ja. Und in Wahrheit ist es ja auch so, jedenfalls für die Hörer, die über 16 sind. Und sagen wir mal, wie es ist. Es wird jetzt sehr, sehr schnell gehen, dass die ersten Transfers eingetütet werden. So wie es aussieht, eben Groß zu Madrid im Moment, das sieht sehr fix aus. James zu Madrid, man merkt irgendwo, es geht in eine bestimmte Richtung. Madrid scheint aufzurüsten. Ja. Aber das Tolle ist, dass in den nächsten Wochen halt noch so viele Namen bei so vielen Vereinen diskutiert werden und ein ganz, ganz geringer Prozentsatz davon wird noch ein Hammer sein. Aber diese Hammer, die werden, glaube ich, erst dann wirklich publik, wenn es dann auch fix ist. Weil das lassen sich die ganz großen Vereine nicht mehr nehmen, außer die Bild-Zeitung vielleicht, die weiß es vielleicht eine Stunde auf zwei früher. Ja, da kann man wirklich die Uhr nachstellen. Die Bild, die weiß das. Wenn sie nichts wissen, der Sportbereich der Bild, das ist eine Bank, muss man leider wirklich so sagen. Ich bin gespannt, wenn du gerade nochmal den Transfermarkt angesprochen hast, wie Manchester United mit Louis van Gaal aktiv sein wird. Edinson Cavani, ja, großer Kandidat für die Offensive bei Manchester. Es wird ja von 250 Millionen Euro Transferbudget so ein bisschen kolportiert. Bin ich mal gespannt, was man dann davon sich alles shoppen kann. Aber die Bundesliga sieht danach aus, dass da nicht mehr so die ganz, ganz großen Granaten kommen. Der größte Transfer der Bundesliga aktuell, würde ich sagen, ist Lewandowski, und das ist ja ein Bundesliga-interner Transfer. Also das ist eigentlich das Ding. Ansonsten jetzt Harold Schusti möchte wohl Hannover 96 verlassen. Das alles so kleinere Dinger. Hast du noch ein größeres Gerücht? Ich weiß nicht, ob ein Gerücht auf Anhieb jetzt nicht, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass Vereine jetzt aus der Bundesliga irgendwie sich auch diese Weltmeisterliga auf die Brust schreiben können und dass da gegebenenfalls dann wirklich noch Spieler, besonders zu Vereinen jetzt vielleicht wie Schalke, denke ich da, noch dahin kommen können, wo Finanzkraft hintersteckt, auch Leverkusen vielleicht noch zu nennen, wo Finanzkraft hintersteckt, die da noch einen Spieler von der Weltmeisterschaft holen, wo wir jetzt in 3-4 Wochen sagen bei den Transfer-News dann, ja, das sieht aber so aus, als ob der und der jetzt gerade da hinkommen würde. Und das sind dann die interessanten Transfers. Ich glaube, da kommt noch was. Ja, Jürgen Klopp hat ja auch schon gesagt, dass die Dortmunder wohl nicht mehr allzu viel machen wollen. Die wollen wohl nochmal gucken, ob es da noch den ein oder anderen Offensivspieler gibt. An Ginter sind's ja immer noch hartnäckig dran, aber Klopp hat ja auch bei der einen PK gesagt zu dem Trainingslager, jetzt ist halt die Zeit zu Ende, um gute Transfers zu machen, denn die WM ist durch, alle Spieler haben mal richtig mächtig ihren Marktwert aufgebrezelt, und ja, da hat er auch ein bisschen recht, so Jürgen Klopp, so jetzt ist eigentlich die Transfer-Schnäppchensaison beendet, so, ne, jetzt haben alle ihren Marktwert ordentlich hochgeschraubt. Um nochmal kurz zu den Topspielern des Turniers zu kommen. Wer weiß übrigens noch, wen Paderborn noch so holt. Also Da bin ich immer gespannt, wen die noch so losschauen. Aus dem Hutzaun. Es gibt nun eigentlich nur noch eine Mannschaft, wo ich mir so ein Transfer-Überraschung vorstellen kann. Das ist VfL Wolfsburg. Ansonsten Schalke, Dortmund, Leverkusen, Bayern. Das, so diese Top-Clubs, die auch ein bisschen Money-Power hinter haben, da glaube ich, da wird nicht mehr allzu viel passieren. Ob Keylor Navas zu den Bayern kommt, da bin ich mal ganz relaxed. Ich persönlich würde es begrüßen. Aus Keylor Navas Sicht würde ich sagen, bist du blöd? Ich würde doch nicht, nach so einer geilen WM würde ich doch nicht mich hinter Manu Neuer einreihen. Aber gut, mir soll's recht sein. Es gibt sicher schlechtere Arbeitsplätze, als die Nummer 2 beim FC Bayern München zu sein. Ja, der Junge ist aber 27 Jahre alt, hat eine Bomben-WM gespielt und kann, glaube ich, auch bei einer Handvoll gleiche Clubs Antwort in England. Loris hat jetzt verlängert. Da hätte ich mir eigentlich gedacht, dass da Tottenham nochmal sich andersweitig orientiert, weil von Lloris bin ich eigentlich mehr als enttäuscht. Ich habe eigentlich gedacht, das wird einer der größten Keeper, die es aktuell gibt. Ich würde sagen, dass es da dann doch schon den einen oder anderen Club gibt, wo Navas die Nummer 1 wird, aber ja, du hast es gesagt, so ey, zweiter Torwart hinter Manuel Neuer ist sicherlich eine Position, da kann man so ein bisschen chillen, kann mit den besten Spielern der Welt noch so ein bisschen trainieren, aber ey, der Typ ist 27 Jahre alt, ist ein Weltklasse-Keeper. Wenn ich er wäre, würde ich zu einem anderen Club gehen. Aber ich als Bayern-Fan, wie gesagt, wiederhole ich mich zum dritten Mal, nehme den gerne. Ansonsten Ginter zu den Dortmundern, ist noch ein heißes Ding. Die Schalker wollen wohl nichts mehr machen wegen Fafan. Da haben sie ja Sidney Sam verpflichtet, der da auf der rechten Seite noch was machen wird. Die Wolfsburger, mal gucken, Manchester United möchte wohl im Fall Rodriguez richtig, richtig ernst machen. Da möchte man wohl schon, die vier wohl vorne schön stehen lassen und ich glaube, irgendwann wird auch so ein Werksclub wie der VfL Wolfsburg, da werden die sich auch denken, Alter, wir haben den Typen aus der Schweiz geholt, aus Basel oder wo der gekommen ist, für, weiß ich nicht, ich kann es dir nicht sagen, gefühlt 11 Millionen oder so. Glaube ich noch nicht mal. Ich glaube noch nicht mal, dass er ein zweistelliger Millionenbetrag eine Rolle gespielt hat. Wenn du den dann für 40 plus Millionen verkaufst, dann denken die sich halt auch, ja, Alter, auch wenn wir es im Prinzip nicht bräuchten, das Geld, den Deal musst du eigentlich machen, ähnlich wie Edin Dzeko, ne, der kam für 2,7 Millionen Euro irgendwie aus der osteuropäischen Provinz, haben sie dann für 37 Millionen oder für 35 Millionen zu City verkauft. Das sind halt Sachen, da bist du dumm, wenn du es nicht machst, so auch so welche Mannschaft müssen ja auch so ein bisschen mal gucken, dass da der Rubel rollt und ja, Luis Gustavo hat bei der WM es ist der Spieler der Brasilianer eigentlich gewesen. Bin gespannt, ob da noch was kommt. Paris ist wohl an ihn dran, auch Manchester United. Du kannst eigentlich instant immer Man United irgendwie erwähnen, wenn ein Spieler stark bei der WM gespielt hat und aber die Wolfsburger, ich glaube, wenn da ein Spieler groß abgegeben wird, dann werden sie da auch richtig kräftig nochmal investieren. Die Bayern werden wohl, wie es aussieht, Diego Contento noch abgeben für die linke Defensivseite, weil da haben wir, oder Ricky sagt ja immer, ich soll nicht wir sagen, weil wir sind ja ein relativ neutraler Podcast und wir sind ja auch im Prinzip im Fußballbereich ein Leitmedium, da sollte man schon sagen, da sind die Bayern natürlich gut bestückt mit Juan Bernard und mit David Alaba. Wobei, ich habe den Gag ja schon gebracht. Pocho, lass ihn mich aber noch einmal bringen. Bitte. Alaba ist schon 22. Ja. Da muss man natürlich auch schon nachhaltig denken. Ne? Und gucken. Da muss man auch an morgen denken. Man muss auch an morgen denken. Und da muss der arrogante Bayern-Fan natürlich auch schon mal sagen, okay, da hat man mit einem 21-jährigen Bernard schon mal perspektivisch einen Spieler verpflichtet. Nee, aber lass uns mal nicht über die Bayern reden. Da haben wahrscheinlich die meisten Leute eh schon abgeschaltet. Um nochmal zum dritten Mal zurückzukommen. Mascherano, gut. Großartige WM gespielt, hat aber auch, wie ich finde, eine gute Liga-Saison gespielt bei Barcelona, wobei er da ja der Ersatz für Zottelkopf Puyol war, weil der ja schwer verletzt war. Und ja, Mascherano, da brauchst du nichts zu sagen. Hummels, für mich auch eine der Entdeckungen der WM. Auch da, es gibt jetzt eine Sekunde vor, auch Man United dran, bieten wohl 51 Millionen. Klopp und Watzke haben sich dazu auch schon geäußert, haben gesagt, geben wir nicht ab. Bei denen, merkwürdigerweise, denke ich auch immer, ja, die bleiben auch bei ihrem Wort, haben sie auch bei Lewandowski, sind sie auch stur geblieben. Dann Ezequiel Garay, der ja auch schon eine Bombenliga gespielt hat bei Atletico Madrid, der ja auch viele Tore als Innenverteidiger geköpft hat, muss man sagen. Wahnsinns-WM auch und da gibt es viele Spieler, die man da noch rausnehmen könnte, aber das sind so die Dinger, das sind so die Spieler, die mir ad hoc einfallen würden. Gibt es sonst noch irgendwen? Ich fand auch Sokrates bei den Griechen auch ganz geil, muss ich sagen. Weißt du, was ich mich... Ja? Oh, da war die Stimme gerade mal weg. Das macht doch nichts. Was ich mich gefragt habe, die schaffen es wirklich, also die machen es so, dass sie bei Sokrates, als er wurde, sein richtiger Name wurde ja ausgeschrieben. Bei der Papastathopoulos, ja. Genau, dieser unglaublich lange Name, richtig. Warum schaffen sie es dann nicht, wenn sie da so sind, ja, wir nehmen den echten Namen von ihnen, warum schaffen sie es nicht, bei Götze einfach mal ein Ö reinzubringen? Im Jahr 2014. Ja, wie bei. Warum geht's nicht? Wie bei Schirle, da fehlen auch die Ü-Striche. Ja, warum geht denn das nicht? Ich erinnere dich noch nur um die 70, 71, 72, 73, die Ausgabe Respekt zu Umlaut hatten wir mal eine Ausgabe. Ja, hatten wir das Thema schon mal. Ja, aber warum geht's denn nicht? Mal Götze jetzt auch in den ganzen Gazetten. Ich habe übrigens mal die schönsten Headlines dank sport1.de, die haben die mal ein bisschen zusammengetragen bei uns auf facebook.com/. Die Italiener haben mich aber zum Kotzen gebracht, sag ich dir. Was haben die geschrieben mit den Teutonen oder was meinst du? Nein, die Italiener habe ich eben noch gelesen, nach unserem Gespräch über die Teutonen, habe ich noch gelesen, wie sie das Zitat haben, Deutschland über alles. Ach stimmt, das habe ich bei Sky gelesen. Und ja, genau. Das ignoriere ich einfach. Dumme Scheiße ignoriere ich einfach. Also sowas kotzt, warum? Das ist genau wie die Umlaute. Warum? Also es geht nicht. Naja, also finde ich die Umlaute nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Richtig, ja, richtig. Aber es nervt mich im Moment gerade auch bei. Ja, so eine Scheiße, die ignoriere ich einfach. Das ist einfach dumme Scheiße. Ja, ansonsten Enttäuschung so, das ist Japan. Ich finde, Japan gehört zu einer WM, weil die bringen da auch so ein bisschen das Exotische bei so einem, bei so einer Fußballparty. Die haben mich ein bisschen enttäuscht. Costa Rica, du hast es gesagt. Ey, was denn los? Die holen den Titel höchstwahrscheinlich. Du hast es gesagt, die großartiges Turnier. Aber zu den Enttäuschungen muss ich sagen, ja, Portugal mit Cristiano Ronaldo, wobei den wurde im ersten Spiel gegen Deutschland nach dem 4:0 schon komplett das Genick gebrochen mit den ganzen Verletzungen, Coentrao, Almeida. Rote Karte. Rote Karte von Pepe auch noch, stimmt. Den wurde komplett das Genick gebrochen am ersten Spiel, haben sie sich auch wahrscheinlich selbst ein bisschen schwer getan mit den mit der roten Karte vor allen Dingen. Und ja, Ronaldo, muss man sagen, konnte sich nicht richtig entfalten, wobei da muss man halt dann ein großes Fragezeichen hintersetzen, ob der nicht noch besser gespielt hätte in dem Turnier. Aber man muss sagen, große Enttäuschung. Fällt dir noch ein Spieler ein, wo du dir dachtest, der hätte der große Star der WM sein können? Nee, der große Star, ich hatte von Anfang an bei den Deutschen ein gutes Gefühl. Es war natürlich nach hinten hinaus. Robben muss man auch noch sagen. Robben natürlich, klar. Der, wo man dann auch wieder gesehen hat, dass eine ganze Mannschaft von einem Spieler abhängig ist. Ein Robben hat die ganze Mannschaft mitgerissen. Ja. Die komplette Mannschaft mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Kondition und mit seiner physischen Präsenz, die er auf dem Platz hatte. Die war unfassbar gut. Meiner Meinung nach ist es dann noch so, dass man gemerkt hat irgendwann, dass, wie wir eben am Anfang schon gesagt haben, dass diese Einzelspielermannschaften es sehr schwer haben werden, Spanien, England, und dass die Mannschaftsgedanken eine ganz große Rolle spielen. Und das ist halt auch der Pluspunkt bei Costa Rica gewesen. Dieses ganze Land ist ja verrückt geworden, man hat es ja gesehen. Ja. Und ich habe halt nur vorher gesehen, dass sie vor dem Turnier ganz gut gespielt haben. Aber mehr wusste ich ja auch nicht. Aber dann kann man ja mal sagen, die haben ganz gut gespielt. Dass es dann genauso dabei rauskommt in dieser Gruppe. Da hätte ich mal besser ein paar Euro drauf gesetzt. Ja, das stimmt. Ich habe hier, gerade hat sportbild.de noch einen Artikel gepostet, beziehungsweise, was ich ja mal ganz gerne bei Sportbild so mag, das benutze ich ja auch dann und wann für meine News. Die machen dann immer so Fotostrecken, ne? Da kannst du dann mal schnell so süffisant das durchklicken und ach Mensch, ja, geil. Großer Moment natürlich der Flugkopfball von Robin von Persie. Ja. Großer Moment, dann kann ich mich noch daran erinnern, wo ich es hier gerade bei Sportbild sehe, wie Iker Casillas nach der herben Klatsche im ersten Spiel gegen Holland die Hand im Gesicht hat und es gar nicht fassen konnte. Also der tat mir sehr leid. Ich muss da auch noch sagen, Javi Martinez tat mir auch extremst leid, genau wie Dante im Halbfinale. Aber das ist einfach meines Clubs geschuldet, aber das soll man mir einfach nachsagen. Die beiden Spieler, Martinez und Dante, sind mit Sicherheit nicht dafür ausfindig zu machen, dass sie die Sündenböcke für die Ausscheiden beider Mannschaften sind. Aber Spanien, ey, übel. Was gibt's noch für große Momente? Das 7-1 natürlich. Dann diesen grantigen Trainer Sabella von den Argentiniern, den fand ich ein bisschen fies. Aber er hat mich an irgendjemanden aus meinem Leben erinnert, ich weiß aber nicht mehr an wen. Hier ist Johnny! Ja, das ist natürlich möglich. Das so ein bisschen. Dann der große Freistoß natürlich von Müller, einer der großen WM-Momente, also wo er sich auf die Knie gelegt hat. die großen Paraden von Manu Neuer. Grundsätzlich das Spiel gegen Algerien, wo ich mir dachte, Alter, das wird nichts, wenn wir schon gegen so einen Gegner, nichts gegen die Algerier, aber wenn wir schon gegen so einen Gegner uns zu schwer tun, dann ist Schicht gegen die Franzosen. Aber naja, wurde ja dann fast noch besser, ne? Dann Krull, natürlich die Geschichte, dass der, oder Krull, Philipp hat es mir in der letzten Ausgabe mal richtig gesagt, wie man es ausspricht, mit diesem Heckmeck da beim Elfmeterschießen auch, Moment, den man mit Sicherheit sportlich nicht so fern sehen kann, ich fand es nicht so schlimm, muss ich persönlich sagen, aber... Er hat ja nichts Verbotenes getan. Nee, so sieht es nämlich aus, er hat ja nur gesagt, I know what you're doing, I know what you did last summer, hat er, glaube ich, gesagt. Es hätte ja auch passieren können, dass ihn ein Gegenspieler ownt durch irgendeine Aktion. So sieht es nämlich aus. Dann die afrikanischen Mannschaften grundsätzlich haben mich sehr enttäuscht. Ghana, Elfenbeinküste wieder enttäuscht und ja, finde ich schade. Dann das Bild, wo Arjen Robben zu seiner Familie gegangen ist und dass sein Sohn ihn gar nicht angucken konnte. Ja, weil er so geweint hat. Ja. Ne? Dann, ja, Kolumbien mit fand ich auch ganz geil. Die haben so schön gespielt. Brasilien gegen Kolumbien, da war ich auch ein bisschen pro Kolumbien, muss ich sagen, weil James Rodriguez schon großartig war. Dann das großartige Interview natürlich mit Boris Büchler von Mertesacker. Ja, was wollen Sie eigentlich von mir? Aber hast du schon den Remix vom, auch von so einem bayerischen Rundfunk irgendwas gehört, ja, hier mit Eis, Eis, Tonne? Ja, habe ich. Super, hab ich. Haben wir Philipp dann direkt geschrieben. Dann das Tränen-Interview von Julio César. Tränen bei dieser WM, ne? Viele Tränen, ja. Da habe ich auch Häme bei Twitter bekommen, als ich mich ein bisschen despektierlich gegenüber der brasilianischen Mentalität ausgesprochen habe, dass sie doch ein bisschen zu viel weinen. Aber gut. Man muss ja auch sagen, dadurch passiert ja Folgendes. Wenn du diese Häme bekommst, weinst ja du. Ja. Dann ist natürlich die Frage, ob sich da nicht ein Teufelskreis einfach nur aufbaut. Sieht's aus. Gänsehautmomente natürlich immer, wenn die Brasilianer die zweite Strophe gesungen haben. Gänsehaut. Fand ich großartig. Ich mag ja sowieso die brasilianische Hymne. Ich habe ja sowieso in den letzten ein, zwei Jahren größeren Bezug zu Brasilien bekommen, eben durch die UFC, weil es da viele Events gibt, durch Henry Barão, einen großen Ex-Champion, muss man jetzt sagen, und José Aldo, großartige Fighter der UFC, und ich habe halt viele Videoclips und Highlight-Reels und Embedded-Ausgaben gesehen, wo halt viel Brasilien im Fokus war. Junior dos Santos, ein großer Fighter, den ich sehr mag. Und deswegen habe ich zu Brasilien eh keinen fetten Bezug oder so, sondern einen größeren Bezug als sonst. Also ich mag Brasilien, ich mag die Sprache, ich mag diese Klangfarbe, die Art und Weise, dieses Portugiesisch, das mag ich sehr, sehr gerne. Dann Pocho, natürlich wahrscheinlich die skurrilste Situation, die Beißattacke von Luis Suarez. Was sagt man dazu? Ja, ich finde die Entwicklung jetzt eigentlich sehr viel schöner, dass ein Mann, der gesperrt ist, sowohl für internationale Spiele als auch für alle anderen Fußballaktivitäten, von einem Verein verpflichtet wird, der eigentlich vom Financial Fairplay irgendwie abgestraft werden sollte. Ja, die sind ja in Berufung gegangen und durch diese Berufung tritt diese zwei Transferperiodensperre ja erst nach der nächsten Sperre in Kraft. Und sie mussten was machen. Ich meine, er ist 4 Monate gesperrt und sie mussten definitiv was machen, Barcelona. Weil Neymar ja auch noch verletzt ist, relativ schwer. Wobei er sah eigentlich schon wieder ganz fit aus, als er da beim Spiel um Platz 3 dann die Jungs beim Training besucht hat. Und allerdings, jetzt steht Barcelona erstmal nur mit Messi alleine da. Alexis Sanchez ist für 37 Millionen Euro, manche sagen auch 40 Millionen Euro, nagelt mich da nicht fest, man liest ja immer wieder was anderes, zu Arsenal London gewechselt, die, muss ich sagen, ein schickes Puma-Trikot haben. Ich mag ja Puma als Ausrüster nicht so, aber die neuen Trikots von Arsenal, die finde ich ganz schick, muss ich sagen. Sagst du zum neuen Dortmund-Trikot, was heute vorgestellt wurde? Ja, das ist ja schon ein bisschen, um das Internet-Sprechen ein bisschen voranzutreiben, das ist ja schon vor einigen Wochen geleakt worden. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Das ist diese Aussage, liebe Hörer, das ist diese Aussage, die man von seiner Mutter noch kennt, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt doch lieber mal die Klappe. Ich find's nicht so schön. Danke, nicht so schön. Wenn man nachher einfach so reden, wirst du es mir sicher anders sagen, aber okay, ja. Dann die hohen Knöchelschuhe waren ja auch ein großes Thema bei dieser WM, wo viele sagen, das sieht jetzt völlig schwul aus. Ich sage, wenn ich hätte sie mir gewünscht früher als Fußballer, eben weil ich, wie du, glaube ich, auch hast erzählt, große Probleme mit meinen Knöcheln hatte. Ansonsten, was gab's noch für große Momente? Ja, Suniga, als er da mit dem Knie hinten in Neymar reingesprungen ist. Da gab's ja wieder derbste Drohungen in Richtung Suniga von brasilianischen sogenannten Fans. Dass die Griechen sich wieder ins Achtelfinale gerumpelt haben. Ja, meinetwegen. Ansonsten, ich klicke nochmal hier schnell. Man kann wirklich als Resümee sagen, es war an sich wirklich ein schöneres Turnier, als man erwarten konnte. Nicht nur durch den Sieg der Nationalmannschaft, sondern auch von der ganzen Präsentation, wobei man die Eröffnungs- als auch die Abschlussfeier aus dieser positiven Bewertung ganz klar rausnehmen muss, denn das war also, das war nix. Also da, das war echt für den Arsch. Also das hätte auch wirklich die Abiturfeier der Gesamtschule Grimmbruch sein können, die da aufgeführt wurde. Die sind ja dann und wann wirklich ein bisschen kitschig, diese Eröffnungsfeiern von Olympiaden und WMs und sonst irgendwas. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich guck die mir ganz gerne an. Ich fand ja die Sochi Eröffnungsfeier Sochi. Die übrigens, da gibt's ja jetzt einen Formel 1 Grand Prix, ne, in Sochi. In Sochi, ja. Ich fand die Eröffnungsfeier und Abschlussfeier fand ich ganz geil in Sochi, fand ich ganz geil so. Ich stehe das da hat natürlich auch der liebe Herr Putin auch ein bisschen Kohle locker gemacht. Die fand ich ganz charmant und schön, aber jetzt die in Brasilien, sowohl Eröffnung als auch Abschiedsfeier, fand ich einfach nur billig und schlecht. Wobei man da natürlich sagen muss, ey, okay, hätten sie da ein großes Brimborium gemacht, da hätte man natürlich wieder gesagt, ja, die Steuergelder. Und ich kann es ja auch verstehen. Also ich fand es ja nicht so toll, ich fand es ja nicht so prunkvoll. Aber ja, mein Gott, mir eigentlich egal. Und dann natürlich auch das große Bild, Manu Neuer, der den goldenen Handschuh in der Hand gehalten hat, neben Lionel Messi, der ein bisschen betrübt reingeguckt hat mit dem goldenen Ball. Ja, mein Gott. Eine typische Konzessionsentscheidung der FIFA halt. Absolut, absolut. Du sagst es. Ansonsten, das waren eigentlich die großen Momente bei dieser Fußballnationalmannschaft, bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Ja, da haben wir den vierten Stern. Gottschu, kannst du dir am Ende des Monats das Trikot schon mal vorbestellen? Ja, was ich auch unbedingt machen werde, da ich ja jedes Trikot jedes Jahr bestelle und jetzt mal zugebe, dass das letzte passende Trikot von mir, von meinem Verein, ein Trikot ist, das als Hauptsponsor Trigi mal drauf hat. Ihr könnt ja mal nachgucken, von wann das war. Schon wahrscheinlich ein Weilchen her, aus den 90ern? Ja. Aber ganz der Anfang, würde ich sagen, war es schon, ne? Gefühlt 93, 94. Ich habe dann auch noch andere weitere gute. Also es gibt dann noch ein älteres von meinem Dad, da habe ich noch so ein Erdgas-Trikot, da können sich dann die Leute dran erinnern, die sogar vor dir geboren sind. Und ja, ansonsten, ich bin nicht so der Trikotkäufer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich A, nicht wüsste, wen ich mir hinten drauf flocken lassen soll. Ach. Da gibt man das doch, also wenn, dann haut man sich seinen Twitter-Namen hinten drauf oder. Ja, genau. Das ist es halt. Macht man das? Ja, oder da macht man aber auch ein Statement so. Also ich würde, bei der Nationalmannschaft würde ich mir. So theoretisch gesehen müsste ich, wenn ich jetzt von meinem Gefühl, was im Moment. Pass auf, von meinem Gefühl aus müsste ich mir im Moment ein Schweinsteiger-Trikot holen, weil ich von dem am meisten überzeugt und so weiter bin. Das kann ich in einem halben Jahr, wenn er gegen Gladbach spielt, aber nicht mehr sagen. Also da hast du was Wahres angesprochen. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich mir aufs Deutschland-Trikot hinten drauf mache. Mhm. Denn da habe ich nicht so einen richtigen Favoriten. Bei den Bayern, da fällt es mir ganz leicht. Da kommt die Nummer 6 drauf. Das ist klar, ja. Ansonsten bei den Deutschen ist schwer, da gibt's halt viele coole Spieler. Götze, das ist mir zu babyfacig. Genau, kann man nicht machen. Kann man nicht machen, kann ich nicht machen. Ich werde dieses Jahr 33, kann ich nicht machen, dann werde ich nachher als Pädophile abgestrempelt. Kann man nicht machen, wirklich, aber ja. Kannst ja Potsche hinten draufschreiben. Ja, das, da gibt's ein Gladbach-Trikot übrigens, was so beflockt ist. Ja. Mit dem, ja, siehst du? Ja. Siehst du? Ja, schön war's gewesen. Es war auch eine turbulente Zeit bei uns bei Vier in Schwelber. Ja. Viele Live-Sendungen, viele Gäste gehabt mit Philipp und Co. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben oft bis spät in die Nacht gepodcastet und es war eine schöne Zeit, muss man sagen. Und jetzt kommt der harte Bundesliga-Alltag wieder, der uns da trifft. Und ich denke mal, wir werden jetzt demnächst wieder in den guten alten Transfer-News-Trott reinkommen. Da ist ja immer unsere Devise, wir senden, wenn sich genug angehäuft hat. Das macht das Ganze auch ein bisschen angenehmer für uns alle. Und wenn da was kommt, freuen wir uns drauf. Ansonsten, so Sachen wie Sommerpause kann man halt nicht machen, weil jetzt auch viel Interessantes passiert. Ja. Aber dann doch lieber unregelmäßig und vorhanden, als eine Sommerpause einzulegen. Das ist ja im Prinzip unsere Sommerpause. Wir werden ja dann zur Bundesliga wieder regelmäßig senden, aber jetzt senden wir halt, ja, wie wir halt Bock haben. Und wir brauchen noch 6 Likes bei Facebook. Könnt ihr ja mal selbst gucken, dann haben wir eine schöne Schnapszahl. Das wäre noch ganz schön. Followt uns bei Twitter, denn unser News-Twitter-Feed, der wird natürlich niemals Pause machen, das ist ja völlig klar. Er ist ja fast wie ein Bot. Ne? Da wird Chris ja zum Bot. Zum Twitter-Bot. Twitter-Bot. @4ecken211er. Dort könnt ihr uns followen. Und ja, ich bin gespannt, wer dieses Jahr bei den Transfer-News wieder so der Running Gag wird. Mhm. So wie Monaco und letztes Jahr. Falcao, ne, mit Monaco, ja, stimmt. Sowas. Edinson Cavani mit PSG, das sind so die Dinger gewesen, die wir letztes Jahr ich habe sie ja immer mal reingenommen, weil eigentlich wurde es ja dann nur noch witziger, wie hoch die Ablösesummen weitergetrieben wurden. Der größte Transfer, der ist wahrscheinlich jetzt schon über die Ladentheke gegangen mit Luis Suarez und seinen 70, 75, 78 Millionen. Ablösetechnisch kann da vielleicht noch mehr kommen, aber für mich ist das der Spieler, wo ich sage, das ist die größte Granate, die dieses Jahr über den Ladentisch gegangen ist. Wir werden natürlich auch mal wieder gucken, was so testspieltechnisch ansteht. Und ja, unsere kleine Bundesliga werden wir natürlich auch versorgen mit den größten Transfer-News. Da setze ich viel auf Gladbach, dass da noch was kommt. Ihr habt Thorgan Hazard verpflichtet, euren neuen Megastar. 96 gibt ja, ist ja nicht in Shopping-Laune, die ist in Selling-Laune. Die geben nur ab. Ja, die geben nur ab. Die dampfen ihren Kader ein, wie ich es heute schon in der NP gelesen habe. Schön, ja. mit Husti, der jetzt heute auch noch weg will, der chinesische Rekordmeister. Ich weiß nicht, ob das diese Red Kuasawa Red Diamonds waren. Ich hab's vergessen. Die wollen Husti haben. Pocognoli ist weg. Wer war der andere? Ja, Konan ist der Vertrag ausgelaufen. Der ist in irgendein Emirat geflüchtet. Also bei 96, ich habe ja in der letzten Saison oder vor der letzten Saison schon gesagt, dass das eng wird. Mal gucken, wir haben mit José Lu einen guten Spieler gekauft, oder Hannover 96 zumindest, aber das kann es ja alleine nicht sein, ne? Das ist Gladbach hat... Na komm, wir haben ja schon Johnson. Hahn. Johnson, Fabian Johnson, André Hahn, beide auf der rechten Seite, ne? Ja. Jan Sommer. Also, da kann man schon sagen, wie es ist, ne? Also... Ja, man sagt ja nur noch Hazard bei euch, weil man den Vornamen weglässt, ne? Ja, eben. Ja, ansonsten Wolfsburg bin ich gespannt, was da noch kommt. Schalke, ob da noch was kommt, mal gucken. Zeitnah bin ich gespannt auf morgen früh, wenn die Jungs nach Hause kommen. Das wird eine sehr schöne Übertragung, denke ich. Ja, sicherlich. Ich bin gespannt, was die Bundesliga von diesem großartigen Triumph profitieren kann. Ansonsten Transfer-News, die kommen, wenn sich genug angesammelt hat. Ansonsten machen wir ein Spezial. Ich würde fast schon so weit gehen. Also, was ich so gelesen habe, Sami Khedira wechselt zu Arsenal London, mark my words. Noch ein Deutscher zu den Gunners. Warum nicht? Gut. Pocho, die WM, 4x12er WM. Edition. Edition. Schließ deine Pforten. Ja. Ansonsten, wir hören uns das nächste Mal wieder bei den Transfer-News. Ricky wird dann mit dabei sein. Der lässt sich heute entschuldigen, denn seine Familie ist aus dem Urlaub wiedergekommen und da hat natürlich seine kleine Tochter Vorrang. Man lässt es ihm natürlich, wie sagt man das, gewähren, diese Ausrede. Und ja, das nächste Mal, wenn Ricky mit dabei ist, werden wir auch wieder live senden, denn er ist der technische Supervisor in dieser Hinsicht. Von daher, naja, egal. Die 94. Ausgabe wird wahrscheinlich eine Transfer-News-Ausgabe sein. Oder eine Spezialausgabe, sollte der Bruder von Thorgan Azar nach Gladbach wechseln. Dann macht man eine Spezialausgabe. Oder eine 24-Stunden-Ausgabe. Ja, genau. Dann mach mal. Dann wirst du aber nach eine Trainingsgelände reisen. Wie heißt die Straße bei euch da? Die Birkelstraße, meinst du, die gibt es nicht mehr. ans Das Trainingsgelände am Borussia-Park, meinst du, ja? Ans Postbankgelände wirst du dann fahren und wirst dann live vor Ort berichten, wenn Eden Azar seinem Bruder folgt. Potsche, ich bedanke mich. Dito, vielen Dank. Und mir fällt nichts mehr zu ein. Ich bin einfach nur happy, dass wir Weltmeister sind. Ich kann es so richtig noch gar nicht fassen, aber ich glaube, die Zeit wird uns eines Besseren belehren, dass wir wirklich 4 Sterne auf der Brust haben. Pocho, zum Abschluss, mich stört es ein bisschen, dass wir 4 Sterne haben. Warum ist nicht so schön? Jetzt können wir da nicht mehr einen schwarz-roten und einen goldenen Stern machen. Ah, das ist natürlich richtig. Jetzt haben wir aber noch einen, der hängt da dran. Ja, aber den kann man ja als Gold machen, weil wir jetzt Weltmeister sind. Ja, aber es heißt ja eigentlich schwarz-rot-gold. Ja, ja, dann schwarz-rot-gold-gold. Schwarz-rot-gold-goldener. Ja, schön. Das sieht nämlich aus, Pocho. Ich bestelle mir jetzt mein Deutschland-Trikot. Ja. Und wir hören uns was ist das, 53. Saison? Bestimmt. Ja, da hören wir uns wieder. Wir machen jetzt erstmal ein rhetorisches Ermüdungsbad, nehmen wir uns erstmal. Ja, aber dann gehe ich erstmal 3 Stunden in die Eistonne und. Aber nur mit dem Kopf. Steckst den Kopf in die Eistonne. Ich lasse ihn mir auch, wenn es dann möglich ist, lasse ich mir auch den Kopf abschneiden und lasse den einfrieren, damit der irgendwann dann auf einen anderen Körper draufgesetzt werden kann. Wie sieht es nämlich aus? Ich habe Mordshunger, muss ich sagen. Ich esse jetzt erstmal was. Oh. Und dann stelle ich diesen Podcast online. Sehr schön. In diesem Sinne, Pocho, wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Restmontag. Ja, den wünsche ich dir auch. Tschüssi. Tschüss.